evening, everybody. Guten Abend, alle miteinander. Try that again with the microphone. Good evening, everybody. Also nochmal mit dem Mikrofon. Guten Abend. And the PowerPoint is on. It's great to be back with all of you again. Maybe you remember, but I was with you in October. Es ist schön, wieder hier zu sein. October. Vielleicht erinnert ihr euch, ich war schon letzten Oktober hier. And we have been talking about family over the last couple days. Die letzten paar Tage haben wir über Familie gesprochen. Rob said. But tonight it's a little bit different. Aber heute Abend ist es etwas anders. What I want to do is I want to conclude the family teachings. Heute möchte ich das die Familienlehre abschließen. We've been talking about fulfilling your purpose as a family, really. Wir haben darüber gesprochen, den Zweck als Familie oder mit der Familie zu erfüllen. And tonight I want to make it a little bit more personal to all of you. Und heute möchte ich es aber etwas persönlicher für euch alle machen. And the idea tonight is that it's about fulfilling your purpose as an individual. Heute geht es darum, deinen Zweck als Individuum oder als Einzelner zu erfüllen. So if I have to call this, give it a certain name tonight, it's created with purpose. Und wenn das heute eine Überschrift haben soll, nämlich sagen, geschaffen mit einer Absicht. We are created with purpose. Wir sind erschaffen worden mit einer Absicht dahinter. Genesis 1:26, it says, the Lord says, and we will make man in our image and likeness. Im 1. Mose 1:26 heißt es, dass der Herr sprach, wir werden Menschen machen in unserem Ebenbild. God is the God of purpose. Gott ist der Gott des Zweckes oder der Absicht. We need to catch that, and I think you will by the end of the message tonight. Und ich denke, ihr werdet das verstehen bis zum Ende der Botschaft. He has a reason for everything that he does. Er hat einen Grund für alles, was er macht. We see Beata running around here. She's the administrator for the church, and she just accomplishes so much. Beata herumrennt, das ist die Administratorin. Woman with a purpose. Und sie ist eine Frau mit einem Zweck. And we should be very thankful for what she releases into this environment. Und wir sollten sehr dankbar sein für das, was sie freisetzt in dieser Umgebung. And of course, Mike and the soundboard team, the Beamer team, or whatever you call them. Und das Techniker-Team. Right. We should be thankful because there's many teams here who have a purpose. There's the coffee team. You have the prayer team. There's so many different activities. Und wir sollten dankbar sein für jedes Team, das hier ist, das Kaffee-Team, das Gebetsteam, und es gibt so viele Aktivitäten, die da stattfinden. And I also want to personally thank. I really appreciate the worship team here. Und ich möchte ganz besonders noch dem Anbetungsteam danken. Ich schätze euch sehr. And like you, I was sweating. Und auch wie du habe ich auch begonnen zu schwitzen. I will love the Lord with all my sweat. I never thought about Ich habe auch den Herrn mit seinem ganzen Schweiß geliebt. That actually is the name of the song that my kids and I were going to sing tonight. Und das ist auch der Titel des Liedes, das meine Kinder und ich singen werden. We're going to get that far. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. But you know, He creates us for a purpose. Er schafft uns für eine bestimmte Absicht. And we cannot underestimate that truth. Und wir dürfen diese Wahrheit nicht unterschätzen. We need to believe that. Wir müssen daran glauben. Fact is that we really don't. A lot of times we forget. We don't understand that we have a purpose in this Und life. Tatsächlich vergessen wir das sehr oft oder uns ist nicht bewusst, dass wir einen Zweck in unserem Leben haben. He created Adam and Eve. With purpose. Adam und Eva mit einer Absicht erschaffen. They didn't have a choice in the matter. Sie hatten keine Wahl. Das hat er gemacht. And something he did really alone to them. Und was hat er ganz allein für sie gemacht? And to come up with a woman, of course, he had to just knock Adam right out. Und um eine Frau zu schaffen, musste put him to sleep. Er ihn zuerst ausknocken. But then he invited, he allowed Adam and Eve to partner with him in creating the rest of the human race. Und dann hat er zugelassen, dass Adam und Eva mit ihm in eine Partnerschaft eingehen, bevor er die Menschheit erschaffen hat. So his first creation he really did without us. Die erste Schöpfung hat er ohne den Menschen gemacht. When he created man. Als er den Menschen allgemein erschaffen hat. But then he began to create with man. Aber dann hat er angefangen, mit den Menschen zu schaffen. And I want to begin by talking about that a little bit tonight. Und ich möchte anfangen, darüber heute Abend zu reden. If you have Psalm 139, open up to 139, verses 13 through 16. Öffnet bitte heute Psalm 139, This is one of my favorite Verse 13 bis 16. Scriptures. Das ist einer meiner Lieblingsstellen. It's very important for the message tonight. Und das ist heute sehr wichtig für die Botschaft. Maybe you've read this before, maybe you've thought about it, but have you ever personalized it? Vielleicht hast du das schon mal gelesen und auch darüber nachgedacht, aber hast du schon mal persönlich für dich genommen? Then you can read in German. For you, David saying, for you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, O Lord, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written. Every day was fashioned for me by you, when as yet there were none of them. In Deutsch, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Why do I show you this? Warum zeige ich euch dieses Bild? Each and every one of us was inside of our mother's womb. Jeder von uns war einmal im Leib seiner Mutter. Maybe we haven't realized that there is something more happening there than what was happening with our mother and our father. Und vielleicht ist uns nie bewusst geworden, dass da mehr passiert als das zwischen unseren Eltern. The scripture here shows us. Die Schrift hier zeigt uns. I have to put my family picture up here because this is like one of the best pictures of me of all time. So I need to get it up there for a few minutes. Also ich muss euch das Familienfoto zeigen, weil ich da am besten ausschaue von all den Bildern. But it says here that he formed our inward parts. He formed us. It wasn't something that was passive. It wasn't something that he kind of like waved his hand from heaven. It wasn't like that. Also hat uns wirklich im Leib der Mutter geformt. Das ist nichts Passives, was da passiert ist. It was like when he made Adam. Es war genauso, als er Adam geschaffen hatte. With his right hand, mit seiner rechten Hand, he took dirt. With his left hand, he took water and he made something. Und mit seiner linken Hand nahm er Wasser und formte etwas with daraus. With one hand from the father, with one hand from the mother, together in the womb, in the mother's womb, he formed und mit you. Mit der einen Hand, die für den Vater steht, und mit einer Hand, die für die Mutter steht, hat er im Mutterleib dich geformt. And because he made us, und weil er uns geschaffen hat, and because he was there, und weil er dort war, our life, we can say our life comes directly from him, können wir sagen, dass unser Leben direkt von ihm kommt. And our lives are holy, und unser Leben ist heilig and valuable, und wertvoll. The scripture says that he knows us. Die Schrift sagt, dass er uns it kennt. Says that even before we were formed, he saw us. Und das heißt, bevor wir geformt waren, hat er uns schon each gesehen. And every one of us. Jeden einzelnen von uns. Every one of our days was numbered. Jeder unserer Tage he war knew gezählt. In advance, he knows in advance how many days you're going to live on this earth. Und er weiß im Vorhinein, wie viele Tage du auf dieser Welt leben wirst. And that's an incredible thing. Und das ist etwas ganz Erstaunliches. But we need to understand is that he did that because he created us for a purpose. Und wir müssen wissen, dass er das getan hat, weil er uns mit einem gewissen Zweck geschaffen hat. And we should value our lives. Und wir sollten we unser should Leben value wertschätzen. Every day of our life. Wir sollten jeden Tag unseres Lebens wertschätzen. And not only that, but und nicht we should nur value das, every life. Wir sollten auch jedes every Leben wertschätzen. Person. Jede einzelne Person. This truth applies to every single person. Und diese Wahrheit trifft auf jede einzelne Person zu. He is a God of purpose. Er ist ein Gott des every Zwecks. Every person's life has value und and meaning. Jedes Leben oder jede lebende Person hat einen Zweck und einen Wert. Jesus had a purpose. Clearly he had a purpose. Jesus hatte ganz klar einen Zweck. Many of the strong things that Jesus said show us that he was a driven man. Vieles von dem, was Jesus gesagt hat, hat uns gezeigt, dass er ein getriebener Mann war. I said this morning, Matthew 20:28. He said, "I've not come to be served, but I've come to serve and to give my life as a ransom for many." I've come. That's a strong statement. I'm here. That's my purpose. In Matthäus 20:28 hat er gesagt, "Ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern zum dienen und mein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben." He said, "I've come to seek and save the lost." Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die zu suchen, die verloren sind. He said, "I've come to preach to the other cities and the other villages also." Er hat gesagt, ich bin gekommen, um auch den anderen Dörfern und Städten zu predigen. He knew why he was here. Er wusste, warum er auf der Welt war. Er war nicht hier, um Spielchen zu spielen. He wasn't here to waste his life. Er war nicht hier, um sein Leben zu vergeuden. The same was true for John the Baptist. Dasselbe stimmt auch für Johannes den Täufer. He knew why he was born into this world. Er wusste, warum er auf der Welt war. He said, "I've come to make straight the paths of the Lord." Er hat gesagt, ich werde den Weg des Herrn gerade machen. Paul said that he was separated from his mother's womb. Paulus sagte, dass er getrennt war von dem Leib seiner Mutter. Right from the womb. Oder direkt vom Leib der Mutter. So that he could hear. Abgesondert. So that he could see Jesus and meet Jesus. Damit er Jesus sehen kann und ihm begegnen kann. And to preach the gospel. Und das Evangelium predigen kann. He was a driven person. Er war auch ein getriebener Mann. Paul said something very interesting in Philippians. He said, and this is a strong statement because there's so much force behind Paul in his heart. Und in Philippa sagt er etwas ganz Wichtiges, wo man sein Herz auch entdecken kann. And he said, I want to apprehend what I was apprehended for. I want to reach out and I want to grab hold of everything in this life that the Lord grabbed hold of me for. Und er sagt, ich will alles erreichen, was ich in meinem Leben erreichen kann, und ich will das festhalten, was der Herr mir geben will. It's a good thing you're solid, yeah, because you're not going anywhere. No. He said that we should run as if we're going to obtain a prize. Und er sagt, wir sollen so laufen, als ob wir einen Preis gewinnen wollen. We're supposed to live our life as if we're going to win something. Und er sagt, wir sollen unser Leben so führen, als ob wir etwas gewinnen wollen. We. Wir. We. Wir. Psalm 139 said that we are fearfully and wonderfully made, not just David. In Psalm 139 heißt es, dass wir wunderbar und auf erstaunliche Weise gemacht Jesus, sind, nicht nur David. Jesus said to the disciples, as my Father sent me, so I send you into the world. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, so wie der Vater mich geschickt hat, so sende ich euch in die Welt. Scripture says that Jesus came into the world to destroy the works of the devil. Und die Schrift sagt, dass Jesus in die Welt kam, um die Taten Satans zu zerstören. And we are too sent into this world to destroy the works of the devil. Und auch wir sind in die Welt geschickt worden, um die Taten oder Werk des Teufels zu zerstören. We are sent into this world to seek and to save the lost. Und wir sind gesandt worden, um die zu suchen, die verloren sind. It also says that the Lord sent out the disciples two by two into every city and place where he was about to go. Und es heißt auch, der Herr schickte die Jünger immer zwei zusammen in jede Stadt, in die er noch gehen würde. In other words, he sent them. Er hat sie ausgesandt. And wherever they went, und wo auch immer sie hingingen, that's where he went. Das war auch dann, wo er hinging. What if they didn't go? Was wäre gewesen, wenn sie nicht gegangen wären? What if we won't go? Was, wenn wir nicht gehen? Then he doesn't get what he wants. Dann bekommt er nicht das, was er will. He was sent with a purpose. Er war eine Person mit einem Zweck. And we too are sent with a purpose. Und wir sind auch ausgesandt mit einem Zweck. Our purpose is very simple. I said in the beginning, in Genesis 1:26. Und unser Zweck ist ganz leicht. Ich habe am Anfang 1. Mose 1:26 that zitiert. That we're made in His image. Dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Somehow we look like God. Schauen wir so aus wie Gott. But are we really like Him? Aber sind wir auch so wie er? We're supposed to become like Him. Wir sind dazu geschaffen, so zu werden wie er. And we can. Und das können wir auch. Us into that lifestyle. Und er lädt uns in diesen Lebensstil ein. He invites us into his purpose. Er lädt uns ein, in seinen Zweck hineinzukommen. What did he say to Peter? He said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Was hat er zu Petrus gesagt? Er sagte, "Folge mir, und ich mache dich zu einem Menschenfischer." That was his purpose. Das war sein Zweck. But Peter had to say yes to it. Aber Petrus musste dazu ja Peter sagen. Peter was created. For that. Petrus wurde dazu geschaffen. But the Lord gives us a free will. Aber der Herr gab uns einen freien Willen. We can say no to the Lord. Wir können auch Nein zum Herrn sagen. Somebody asked me today, "Well, Brad, what are you doing in Romania?" A lot of times I don't even like to talk about all the different things that we're doing in Romania. This is our team. Right, also ich wurde heute Morgen gefragt, was wir in Rumänien machen, und manchmal, ich spreche nicht so gern darüber, aber da ist ein Bild von unserem Team. And I love Romania. I love being a missionary in Romania. Ich liebe Rumänien und ich liebe es dort, als Missionar zu arbeiten. I'd much rather try to help you to understand why I do what I do in Romania. Aber mir ist es viel wichtiger, dass ich euch verständlich mache, warum wir das tun in Rumänien. I can talk to you about all the different dots and what that means, and this is a county in Călărași, and all the different things that we're doing there. Und ich könnte euch erklären, wofür die einzelnen Punkte stehen, und das ist ein Bundesland in Călărași. But I'm not so interested in that. Maybe some other time. Maybe if you come on a short-term mission trip to Romania. Und ich kann euch das gerne ein andermal erklären, vielleicht wenn ihr auf einen Kurzmissionseinsatz nach Rumänien kommt. Oops, there's it in German too. Okay, da steht's auch nochmal auf Deutsch. But we are sent with a purpose. I talk about that. We're created with a purpose. I'm a little bit behind. I want you to open up to Mark chapter 1. This is a very important scripture for me recently. Bethany, honey, you're going to get ready to come on up. Ich würde gerne Markus 1 mit euch lesen, 40 bis 45. A lot of times, like I said, we're created with a purpose, we're sent with a purpose, but we must say yes. Also wir wurden erschaffen mit einer Absicht und wir werden gesendet mit einer Absicht, aber wir müssen dazu ja sagen. Mark chapter 1 verses 40 through, actually we'll just stop at 42. It says, now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, if you're willing, you can make me clean. And then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and he touched him and he said to him, I am willing, be cleansed. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. Markus 1, 40 bis 42. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Now, I know that there are still lepers. Ich weiß, dass es immer noch Aussätzige auf der ganzen Welt gibt. Really, the lepers represent people around us who nobody's touching or who nobody wants to touch. Die Aussätzigen stehen für Menschen, die mit denen heutzutage niemand mehr was zu tun haben will. And if we're going to understand that we're here in this world for a purpose, we're going to have to somehow come to the conclusion that there's people around us that we're not touching and that we don't want to touch. Und wenn wir uns bewusst wird, dass wir von der Absicht geschaffen wurden, ja, dann muss uns bewusst werden, dass es Menschen gibt, die wir vielleicht selbst nicht berühren wollen. A lot of times we feel lonely. Oft fühlen wir uns alleine. We feel misunderstood. Wir fühlen uns missverstanden. We feel under, not appreciated. Wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. But and we feel disconnected from others. Und wir fühlen uns manchmal getrennt von anderen. But try to imagine how a leper feels. Aber stell dir mal vor, wie sich ein Aussätziger fühlt. Nobody touches a leper. Niemand berührt einen Nobody. Aussätzigen. Niemand. Why? Warum? Because you catch their disease. Weil du kannst dich anstecken. There's people in this society, in this city, und es gibt Menschen in dieser Gesellschaft und in dieser Stadt, like die sind genauso Nobody wie Aussätzige. Has time for them. Niemand hat Zeit für Nobody sie. Wants to touch their life. Niemand will in ihr Leben Maybe eindringen, dirty. Berühren. Vielleicht sind sie schmutzig. Maybe that they're involved in some sort of sin that nobody wants to get close to. Vielleicht sind sie irgendwie mit Sünde involviert, mit they're der like niemand lepers. Was zu tun haben will. Sie sind wie Aussätzige. But Jesus wants to get close to them. Aber Jesus will ihnen nahe sein. Did you catch that before he healed the leper? What did he do? Habt ihr gesehen, was er gemacht hat, bevor er ihn geheilt hat? Was hat er gemacht? Did you catch what the leper said? Hast du gesehen oder bemerkt, was der Leperkranke gesagt hat? If you're willing, er fragte, Jesus, wenn du willst bist, wenn du es willst, dann kannst du mich heilen. But nobody wants to touch me. Aber niemand will mich berühren. There's a lot of people out there like that who feel like that. Und es gibt viele Menschen da draußen, die sich genauso fühlen. So before he healed the leper, what did he do? Und bevor er ihn geheilt hat, was hat er gemacht? He reached out and he touched him. Er hat ihn berührt. Do you think that meant anything to the leper? Glaubst du, das hat dem Aussätzigen was bedeutet? He showed, you know, I'm not afraid. Er hat ihm damit zu verstehen gegeben, ich habe keine Angst vor der Krankheit, ich liebe dich, ich möchte dir nahe sein. And you know what? Und weißt du was? I want to heal you. Ich möchte dich heilen. I want you to be better. Ich möchte, dass es dir besser geht. This is the heart we need. Und das ist das Herz, das wir brauchen. We're created with this sort of purpose. Und wir sind für diese Art von Bestimmung geschaffen, hinauszugehen und Menschen zu berühren, die When sonst niemand berühren October, will. When I was here in October, I showed you one of the neighborhoods that we serve in. Letztes Mal im Oktober habe ich euch ein paar Bilder gezeigt von der Nachbarschaft, wo wir and arbeiten. This is a very dienen. Poor area, and I told you the story about Kosti. Und zwar eine sehr arme Gegend, und ich habe euch die Geschichte von Kosti erzählt. It's kind of funny. You remember I shared the story about the cologne bottle that. You know that I was afraid to give my last bit of cologne and put it on Kosti. Und ich habe euch erzählt von diesem kleinen Parfümfläschchen, wo ich noch einen letzten Rest drin hatte, aber ich wollte es eigentlich nicht für Kosti verwenden. Somebody in the morning service remembered that and they brought me a big bottle of cologne this morning and gave it to me. Und im Morgengottesdienst hat sich jemand daran erinnert und hat mir eine große Flasche Parfüm mitgebracht. I haven't had to buy cologne in the last 2 years ever since I started telling the story actually. Und die letzten 2 Jahre musste ich kein Parfüm mehr kaufen, nachdem ich jedes Mal die Geschichte erzählt hatte. But I love Kosti. He's lived with us now for 2 years, Hannah. Und ich liebe Kosti, und ich glaube, er lebt jetzt schon 2 Jahre bei uns. This is Kosti's home. Das ist Kostis Zuhause. Where his sisters and his brothers live. Wo seine Schwester und seine Brüder leben. Those are his sisters. Das sind seine Schwestern. We were there at Christmas time. Dort war gerade Weihnachtszeit. We were sent a lot of Christmas boxes from your church. Wir haben viele Geschenksboxen, also Schachteln von euch hergeschickt und auch aus anderen Gemeinden. We took some boxes to the family there. Wir haben einige Geschenke zu dieser Familie gebracht. But we put up this community center in that neighborhood. Wir haben dieses Gemeinschaftszentrum in dieser Nachbarschaft gebaut. The Lord gave us all the money. Der Herr hat uns das ganze Geld dafür gegeben. And it took a lot of faith, I'm telling you, to trust the Lord for all the money for this project. Und es hat viel Glauben gebraucht, um dem Herrn zu vertrauen, dass er das Geld zusammenbringt für dieses Projekt. But he led us into this neighborhood. Aber er hat uns in diese Nachbarschaft geführt. And he supplied for everything. Und er hat uns versorgt mit allem. Aren't they beautiful? Ist das nicht schön? You saw the other picture. Ihr habt vorher das andere Bild gesehen. That's her right there on the left. Okay. But she was in the kindergarten. We have her in school now. That's Kosti's sister. Das ist Kostis Schwester. Sie ist jetzt im Kindergarten und geht jetzt in die Schule. That's what the Lord wants to do. He wants to touch people and bring them His joy. Und er will, dass du Menschen berührst und ihnen seine Freude und seine Liebe näher bringst. She's going to share a story about some of the kids in the one of the children in the kindergarten. Then I'm going to continue. Und Bethany wird kurz ein Zeugnis geben über die Kinder in diesem Kindergarten. Good evening. Guten Abend. So, one of the ministries that we're involved in Romania is a kindergarten. Eines der Dienste, wo wir involviert sind, ist dieser Kindergarten in Rumänien. And I want to tell you a story about a little boy in the kindergarten, something that happened to me about 2 weeks ago. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen mit einem der kleinen Burschen, die mir vor 2 Wochen passiert ist im Kindergarten. So, the little boy on the right, all the way right. Der Junge, der ganz rechts steht, der ist Stefan. About 2 weeks ago, I found out about his home situation. Vor 2 Wochen habe ich bemerkt, wie es bei ihm zu Hause zugeht. And how he lives in constant terror. Und wie er immer in Angst lebt. That his dad is gonna beat him. Dass sein Vater ihn schlägt. And his mother and all of his brothers too. Und seine Mutter und all seine Brüder auch. And about 2 weeks ago, I took me and some other people from our ministry took the kids into the town. Vor 2 Wochen haben ich und einige Leute aus unserem Dienst die Kinder mit in die Stadt genommen. And on the way back in the car, Stefan started to feel sick. Im Auto auf dem Heimweg fühlte sich Stefan krank. And when we got back, he went into the bathroom. And also, ihm wurde schlecht und als wir zurückgegangen kamen, ging er gleich aufs Klo. And he vomited all und over the bathroom. Gespieben. And when I went in there to clean the bathroom. Und als ich da reinging, um das Klo sauber zu machen. What seemed like it should have been a really disgusting experience for me. Hat so ausgeschaut, als ob das eine sehr grausige Erfahrung für mich wird. Turned into a really spiritual experience. Aber es wurde zu einer geistlichen Erfahrung. Suddenly I just felt the love of Jesus. Weil auf einmal habe ich diese Liebe Jesu gespürt. And what an honor I had to clean up after him. Und die Ehre, die mir zukam, dass ich hinter ihm hergewischt habe. And what an honor Jesus had given me to love this little boy. Und die Ehre, die mir Jesus zukommen hat lassen, dass ich diesen kleinen Jungen lieben kann. This little boy that doesn't have love. Und dieser kleine Junge bekommt sonst keine Liebe. And I can't describe what I felt. It's Und ich kann gar nicht beschreiben, was ich gefühlt habe. But it seems like a lot of times I feel like I'm doing these people a favor. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich diesen Menschen einen Gefallen tue. When really Jesus is honoring me and letting me love them. Stattdessen Jesus mir aber die Ehre zukommen lässt, dass ich sie lieben darf. And to be the person to touch them. Und dass ich diese Person sein darf, die sie berührt. And after I came out of the bathroom, I went to him and he was kind of embarrassed about puking. Und als ich fertig war mit dem Saubermachen, ging ich raus aus dem WC und ging zu ihm und ihm war das Ganze peinlich. And I told him, Stefan, it was an honor for me to clean up after you. Und ich habe ihm gesagt, Stefan, es ist eine Ehre für mich, hinter dir her zu räumen, sauber zu machen. He kind of smiled like he didn't understand what I meant. Und er hat irgendwie so scheu gelächelt, als ob er nicht versteht, was ich meine damit. But I think I think it's the greatest honor that all of us have. Dass es wirklich die größte Ehre ist, die jedem von uns zuteil werden kann. To touch people and love people that can't really love you back. Um Menschen zu berühren, sie zu erreichen und ihnen Liebe zu schenken, ohne dass sie dich zurücklieben können. Thank you. Danke. Often we think that we're going to lose something by serving and giving. Oft haben wir das Gefühl, dass wir etwas verlieren werden, wenn wir dienen und etwas geben. The truth is that there's a blessing waiting for us. Aber die Wahrheit ist, dass da ein Segen auf uns wartet. Because it's more blessed to give than it is to receive. Weil mehr Segen darauf liegt, zu geben als zu nehmen. There's so many opportunities around us to serve and to give. Und es gibt so viele Gelegenheiten rund um uns, um zu geben und zu dienen. It's our responsibility to find those. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir diese Gelegenheiten finden, dass wir uns dafür verfügbar halten, jeden einzelnen Tag. I want to tell you a story about Georgiana and Denisa. We're talking about people who are not touched. Wir möchte eine kurze Geschichte über Georgiana und Denisa erzählen und über Menschen, die nicht berührt werden. I can't show you that. Ich kann euch leider kein Bild dazu zeigen. About 4 to 5 months ago, I was in a restaurant. Aber vor vier oder fünf Monaten war ich in einem Restaurant. And I was in the line. Somebody was buying lunch for me. Und ich bin in der Schlange gestanden, um mir Essen zu kaufen. And I looked next to me, and there are two girls. These two girls. Und ich schaue neben mir, und das sind diese zwei jungen Mädchen. I knew one of them. Und eine von den beiden habe ich gekannt. She's a prostitute. Und sie ist eine Prostituierte. She's well known in our city. Und sie ist sehr bekannt in der Stadt, wo wir and leben. I said hello. Ich habe gesagt hallo. She knew me by name. Und sie kannte meinen Namen. I knew a little bit about her. Ich habe ein bisschen über sie Bescheid gewusst. I'd never seen her friend before. Ich habe noch nie ihren Freund gesehen. And we said hi, and then we went through the line. Und wir sagten hallo und sind dann angestanden. It's a very small restaurant. Und es ist ein ganz kleines Restaurant. And my friend who was with me was buying lunch for me. Und der Freund, der mit mir dort war, hat eben auch das Essen für mich besorgt. And I went first and the lady looked at my food and then I stepped over here and then my friend started to pay for the food. Und die Frau hat mein Essen angeschaut und ich bin zur Seite gegangen, damit mein Freund das Essen bezahlen kann. And that put me in a position where I was right in front of these two prostitutes sitting at a table. They had their own table, their own booth. Und da bin ich genau direkt vor dem Tisch von den beiden Prostituierten gestanden. The restaurant was filled with people. Und das Restaurant war gefüllt mit Menschen, war voll. You know, just like you know who Pastor Rob is when you come in here, you know him. Und genauso wie ihr Pastor Rob kennt, well, wenn ihr hier reinkommt, I'm known in our area. Bin auch ich so bekannt in diesem Gebiet. I'm an American missionary. Ich bin ein amerikanischer Missionar. I mean, I don't have to even open my mouth and they know I speak English just by the way I walk. I don't know how that works, but. Und ich muss nicht nur meinen Mund öffnen, aber sie wissen durch die Art, wie ich gehe, dass ich Englisch spreche. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Then I'll try to speak Romanian and they'll start laughing at me. Und wenn ich probiere Rumänisch zu sprechen, dann lachen mich alle aus. I'm looking at these two girls. Also betrachte ich diese zwei jungen Frauen. And one of them says, "Would you men like to sit down and have lunch with us?" Und eine der beiden hat mich gefragt, willst du dich zu uns dazusetzen und mit uns essen? It's amazing how fast your mind begins to calculate. Und es ist erstaunlich, wie schnell dein Verstand zu rattern beginnt. And I kind of like looked out of the corner of my eyes into this full restaurant. Und aus dem Augenwinkel habe ich halt auf diese volle Restaurant geschaut. I thought, there's no way that I'm sitting with these two prostitutes. Und ich habe mir gedacht, es kann gar nicht sein, dass ich da mit diesen zwei Prostituierten sitze. And then I said, I thought it was pretty smooth actually. I said, well, I'm here for a business meal with my friend and so I can't, but you know, maybe some other time. Und mir ist was ganz Schlaues eingefallen. Ich habe gesagt, ja, ich bin hier wegen einem Geschäftsessen mit meinem Freund, aber vielleicht ein andermal. And Denisa looked at me. Und Denisa hat mich angeschaut. And she goes, are you ashamed to be seen with us in public? Und fragt, bist du peinlich berührt davon, dass du dich mit uns in der Öffentlichkeit zeigst? And in that moment, und in diesem Moment I realized that habe ich erkannt, I didn't have the love of Jesus for these girls. Dass ich nicht die Liebe Jesu für diese beiden Mädels habe. I didn't want to be close to them. Ich wollte ihnen nicht nahe sein. I didn't want the Lord to touch their lives. Und ich wollte nicht, dass der Herr ihr Leben berührt. And I said, well, und ich habe gesagt, no, that's not true. Nein, das stimmt nicht. But I lied. Aber ich habe damit gelogen. It was true. Es war wahr. And I want to be honest with you because a lot of times we just refuse to say yes to the Lord. Und ich möchte damit euch ehrlich sein, weil oft ist es unsere Entscheidung oder wir weigern uns and ja zu sagen. I said, well, stop down and talk to me at our table. Und after you're done eating, come down. Okay, ich habe zu ihr gesagt, komm, wenn ihr fertig seid mit Essen, kommt zu unserem Tisch und redet mit uns. And after a couple minutes, we were eating and we were talking. All of a sudden, there they were, standing right in front of us. Und während wir nach ein paar Minuten gegessen und geredet haben, standen sie wirklich vor unserem Tisch. To the table, you know, like that, and they're kind of smiling at us. And the one girl had her phone out. And Und sie haben uns angelächelt und sind auf uns zugekommen. And I didn't know what I was going to do, but in that moment when I looked at them come up to the table. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber in dem Moment, als ich sie sah, wie sie zu uns kamen. I think every head in the restaurant turned to look at me. Hatte ich den Eindruck, dass jeder Kopf sich dreht, um mich anzuschauen. When I looked at them, I saw everywhere heads turned like this. Und als ich mich umsah, sah ich überall Gesichter, die sich mir zugewendet haben. But also at the same time I just had this love just flooded my heart for these girls. Aber zur gleichen Zeit wurde mein Herz mit Liebe überflutet für diese beiden Mädchen. And I stood up. Und ich bin aufgestanden. I took out my phone and I said, "Give me your phone number." Und habe mein Telefon rausgeholt und habe gesagt, gib mir deine Telefonnummer. I know this sounds crazy. Und ich weiß, es klingt verrückt. And you might be thinking, well, a pastor shouldn't do that, a missionary shouldn't do that. Und du denkst vielleicht, ein Pastor und Missionar sollte das nicht tun. Wir sollten schlau sein. Getting involved with these girls' lives. Aber niemand involviert sich in ihr Leben hinein. And I took the phone number. My daughter Hannah tried calling her at a later time. She had changed her number, but this changed me. Aber ich habe mir ihre Nummer geben lassen. Meine Tochter Hannah hat sie dann später probiert anzurufen. Und die Nummer war leider schon geändert. Aber es hat mich verändert. Und ich brauche das. Und ich brauche dieses Herz, das er mir geben will. So that he can use me to touch the lives of people like that. Damit er mich verwenden kann, um das Leben dieser Menschen zu berühren. Even this week we're meeting with a ministry here in Vienna that works with prostitutes. Und auch diese Woche treffen wir uns noch mit Leuten aus einem Dienst zusammen, die mit Prostituierten arbeiten. Because we believe we're called as a ministry to make a difference in the lives of everybody in our area. Weil wir glauben, dass wir als in unserer Organisation dazu berufen sind, einen Unterschied in dem Leben aller Menschen zu machen. Egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, wie die Sünde ausschaut, in die sie involviert sind. Wenn ich sage, ich gehöre zu Jesus, dann muss ich mir diese Zeit nehmen. Und ich muss sein Herz bekommen. Amen. Amen. Okay, I'm moving on. What are some other groups of people that, how about the unchanged? I want you to catch the heart. Zu den unveränderten Menschen. Here, I'm going to kind of quickly go through this and I'm going to go to my last area. Und ich möchte ganz schnell drüber gehen und dann zu meinem letzten Gebiet gehen. Luke 13, 10 through 17, read with me if you can. Lukas 13, 10 bis 17, liest mit mir, wenn ihr könnt. Try to remember that Jesus was not like other religious leaders. Erinnert euch daran, dass Jesus nicht so war wie andere religiöse Leiter. He was very willing über die gesellschaftlichen Grenzen hinwegzugehen, Jesus zu steigen. Became friends with prostitutes. Jesus wurde der Freund von Prostituierten. Jesus became friends with tax collectors. Er wurde Freund, also hat sich angefreundet mit Zöllnern. Jesus became friends with fishermen. Mit Fischern. With the sinners in the community. Mit den Sündern der Gesellschaft. Anybody who wanted to be close to him had access to him. Und jeder, der ihm nahe sein wollte, bekam Zugang zu ihm. He loved people. Er hat Menschen geliebt. It says here that he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity for 18 years, and she was bent over and could no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him, and he said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." And he laid hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath, and he said to the crowd, "There are 6 days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them and not on the Sabbath day." And then the Lord answered him and said, "You hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or his donkey from the stall and lead it away to water it? And so ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound," and catch the emotion, catch the heart of what he's saying. He's saying to this guy, "Shouldn't this woman who's been bound," think of it. You're not thinking of it, religious leader. 18 years. "From this bond on the Sabbath, you hypocrite. I should do it in 6 days, huh? But not today. You've had 18 years filled with weeks of 6 days. And you've done nothing. Translate that. Good. Danke. Okay. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinen Krankheiten erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat 6 Tage, an denen man arbeiten kann, sagte er zu den Versammelten. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte, ihr Heuchler, arbeitet ihr nicht auch am Sabbat? Wenn ihr euren Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt, war es denn nicht genauso dringend, dass ich diese gute Frau, auch wenn gerade Sabbat ist, von der Fessel befreie, in der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hält? Du Heuchler, sie soll an 6 Tagen wiederkommen und am Sabbat darf ich sie nicht heilen? Pound it! Genau. Du Heuchler! Seit 18 Jahren ist sie gebunden und ich soll... That's better. That's good. Okay. That's good, okay. But you see, Jesus was confronting the religious leaders' hypocrisy. Aber ihr seht, dass Jesus die Leiter, die heuchlerischen Leiter konfrontiert hat. The religion and the hypocrisy was like handcuffs that prevented the people from bringing the power to this woman that she needed to be healed. Die Religion und die Heuchelei waren wie Handschellen, die verhindert haben, dass die Menschen dieser Frau Gott näher bringen. The power flowed through his love. Oder die Macht Gottes in ihr Leben bringen, und die Macht kam durch seine Liebe. And that purpose. Und diesen Zweck. I've come to destroy the works of the devil. Ich bin gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. And this sort of anger, this righteous anger needs to rise up within us. Und diese Art von gerechtem Zorn muss auch in uns hochkommen. To pray more fervently. To pray more seriously. Damit wir ernsthafter und stärker beten. And to not tolerate it when people are bound by the devil. Gewisse Dinge, also, und nicht tolerieren, wenn Menschen von Satan gebunden sind. Und ich könnte noch mehr davon reden. But you see what this religious leader was doing. Aber ihr habt gesehen, was dieser religiöse Leiter getan hat. He was using the word of God to excuse his laziness. Er hat das Wort Gottes verwendet, um seine Faulheit und seinen Hass rechtzufertigen. Also, what I love about this. Und was ich noch daran liebe. It says Jesus was teaching in the synagogue. Es steht, dass Jesus in der Synagoge gelehrt hat. In the front. Vorne. He saw the woman. Er hat die Frau gesehen. She was in pain. Und sie hatte Schmerzen. He could see the one in the crowd. He can always see the one in the crowd. Er sah diese eine Person in der Menschenmenge, und er kann immer diese eine Person in der Menschenmenge sehen. Er hat aufgehört zu lernen. To bring his love to the one. Um seine Liebe zu dieser einen Person zu bringen, und das ist mächtig. The religious leader didn't like that. Und der religiöse Leiter hat das nicht gefallen. And he touched her. Und er hat sie nach vorne geführt und hat ihr Leben berührt. We need to be willing to set aside the program. Und wir müssen manchmal auch das Programm zur Seite lassen, to release his love and his power. Um seine Liebe und seine Macht freizusetzen. What would this church be like if every one of you were able to start getting involved in the lives of people like this? None of these chairs would be empty. None of these chairs. Was würde passieren, wenn jeder aus der Gemeinde sich in das Leben anderer einbringt, und wäre kein einziger Sessel hier leer? Und das sollte euer Motto sein. No empty chairs. Keine leeren Stühle mehr. No empty chairs. Keine leeren Stühle mehr. Amen. Amen. How are you doing tonight? Wie geht's euch heute Abend? Okay, am I staying within my comfort zone here for the video? Okay. Bin ich immer in der Kamera? The unseen. Diejenigen, die nicht gesehen werden. I'm going to define this a little bit. There's lots of people. Ich möchte das vorher ein bisschen definieren. Es gibt viele Menschen, that we haven't even met yet. Denen wir bisher noch nicht begegnet sind. You're called to make a difference in the lives of people you know. Du sollst einen Unterschied in den Leben der Menschen machen, die du kennst. But you're also called to make a difference in the lives of people that you can't see. Aber du musst auch einen Unterschied in dem Leben der Menschen machen, yet. Die du noch nicht gesehen hast oder One noch nicht begegnet bist. One of the things that we began to do in Romania is we started a pro-life ministry. Eines der Dinge, die wir in Rumänien angefangen haben, ist so einen pro-life-Dienst aufzubauen. Warum? See the percentage there, 75%. I mentioned that in Austria. that abortion rate in Austria is 30%, something like that. Warum? Weil in Österreich ist es zum Beispiel die Abtreibungsrate bei 30%. Think about it, in Romania. In Rumänien up until the last couple of years, when the last statistics were taken, it was 75%. 3 out of every 4 baby in the womb was aborted. Das bedeutet, dass 3/4 aller Kinder im Mutterleib abgetrieben wurden. Remember what I said before? Erinnert ihr euch noch daran, was ich vorher gesagt habe? Has value. Jedes Leben ist wertvoll. Every life has purpose. Und jedes Leben hat Not einen Zweck. You, nicht nur ihr. The 75%. Auch das Leben dieser 75% und die 30% in Österreich. How about the 46 million worldwide every year? Wie sieht's aus mit den 46 Millionen Kindern, die abgetrieben werden weltweit? Count it. Jedes Jahr. Zähl sie. 46 million. 46 Millionen. In a lot of times it's just simply because a lot of people, a lot of good people just do nothing. Und das passiert deswegen, weil viele gute Menschen einfach nichts unternehmen. But we're opening our mouth for the speechless, the ones who are appointed to die in the womb. Aber wir öffnen unseren Mund für diejenigen, die selbst nicht sprechen können und die dazu bestimmt sind, zu sterben. Und wir haben angefangen darin zu arbeiten in unserem Gemeinschaftszentrum. Teaching women about what the baby is in their womb. That's a real live person. Und wir lernen die Frauen, dass das Baby in ihrem Mutterleib eine wahrhaftige Person ist. Even at 6 weeks. Sogar mit 6 Wochen. Just this size. Nur so groß. It has almost everything. Hat es schon fast alles. Brain waves. Gehirnströme. Can hear, can feel. Es kann hören, es kann fühlen. All of us at one point were this size. Jeder von uns war zu einem Punkt Doesn't so look groß. Like much. Es schaut nicht nach viel aus. But every single baby in the womb has a destiny, a purpose, a reason why they were created. Aber jedes Baby im Mutterleib hat eine Bestimmung und eine Absicht und einen Zweck, wozu es geschaffen wurde. And for years I did nothing. Und für Jahre habe ich nichts getan. But finally the Lord showed us that we have to, we must. Aber schließlich hat der Herr uns gezeigt, dass wir was And tun March müssen. 6th this year we had a big event. Und am 6. März hatten wir ein großes Event. Women from all over our county. Und wir haben Frauen aus dem ganzen Bundesland zu uns geführt. Talked to them about the precious, holy lives of the little babies inside of them. Und wir haben inside of a woman. Über das wertvolle, heilige Leben der Babys in ihnen drinnen gesprochen. It was a wonderful event. Und das war ein wunderbares Event. Tears. Es gab viele Tränen. And at that event, und bei diesem Event I shared a story habe with ich them. Eine Geschichte ihnen erzählt. And the question was, Brad, why are you organizing a pro-life, a woman's event? Und die Frage war nämlich, Brad, warum organisierst du ein Pro-Leben Frauen-Ereignis? One lady thought I was trying to take over the women's ministry. Eine Frau hat gedacht, ich mische mich jetzt in den Frauendienst ein. I had no interest in leading the women's ministry. Und ich habe wirklich gesagt, ich bin nicht daran interessiert, den Frauendienst zu übernehmen. Aber ich habe diese Geschichte erzählt. What motivates me, was mich motiviert, to want to make a difference in Romania, um einen Unterschied in Rumänien zu machen, wherever I go, oder egal wo ich hingehe, and to talk about the holiness of life. Will ich über die Heiligkeit des Lebens sprechen. I want you to listen carefully, catch the heart of what I'm saying. Und ich möchte, dass ihr genau zuhört und das Herz Remember, darin begreift. Every child has a destiny. Erinnert euch daran, dass jedes every Kind person has eine a belly. Bestimmung Many years hat. Ago, vor vielen Jahren there was a woman, gab es eine Frau, she fell in love with a man, die sich in einen Mann verliebt hatte. And they were like magnets. Und sie waren wie Magneten. They just couldn't stay away from one another. Sie konnten nicht die Hände voneinander lassen. They weren't Christians. Sie waren keine they Christen. Know the Lord. Also sie waren Christen, sie kannten den Herrn. Keine Christen, sie kannten nicht den Herrn. We're not. Sie waren keine Christen und kannten nicht den Herrn. We're not Christians and did not know the Lord. Und haben den Herrn nicht gekannt. And they sinned. Und sie haben gesündigt. She got pregnant. Sie wurde schwanger. But she didn't want to use that against the man to get him to marry. Aber sie wollte das nicht dazu verwenden, damit der Mann sie heiraten muss. She didn't know what to do. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. So she said, she just asked him, "Would you marry me?" Also hat sie ihn einfach nur gefragt, willst du mich heiraten? More than anything. Ich liebe dich mehr als alles andere. I want to be with you ich möchte mit dir sein für den Rest meines Lebens. And he said yes. Und hat ja gesagt. So they got married. Also haben sie geheiratet. Shortly after that, she let him know that she was pregnant. Und kurz danach hat sie ihm offenbart, dass sie schwanger ist. And eventually she had the baby. Und dann bekam sie das Baby. But they had a very difficult marriage. Aber sie hatten eine sehr schwierige Ehe. He came from a very troubled home. Er kam aus einem sehr zerrütteten Zuhause. Where both his father and mother were alcoholics. Wo sowohl seine Mutter als auch sein Vater Alkoholiker waren. By the way, I first heard this story when I was 23 years old. Und ich habe diese Geschichte zum ersten Mal gehört, als ich 23 Jahre alt war. And it's changed me. Und sie hat mich verändert. Well, he was kind of a playboy type. Also er war so eine Art Playboy. Spent a lot of time with other women. Er hat sehr viel Zeit mit anderen Frauen verbracht. Kept committing adultery. Hat Ehebruch begangen. And kept breaking her heart. Und hat ihr Herz gebrochen. She didn't know what to do. Und sie wusste nicht, was sie tun sollte. She loved him so much and sie hat ihn so sehr geliebt. She just decided to stay with him. Und sie hat sich dazu entschlossen, bei ihm zu bleiben. Eines Tages he came home and he said, I'm leaving. Kam er nach Hause und sagte, ich verlasse dich. And he did. Und das hat er gemacht. But right about that time that she found out that she was pregnant with a second child. Aber kurz nachdem das passiert ist, fand sie heraus, dass sie mit einem zweiten Kind schwanger ist. Und sie hat sich gedacht, wie kann ich dieses Kind in diese Welt bringen? Wie kann ich dieses Kind in diese Familie reinbringen? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich glaube, ich werde eine Abtreibung haben. And she began to make plans to do that. Und sie hat schon Pläne geschmiedet, um das zu tun. There was an older Christian couple, about 60 years old. Und da gab es ein christliches Ehepaar, die waren schon 60. Sie haben davon gehört. And they got together to talk to her. Und sie haben sich zusammen mit ihr getroffen, um mit ihr zu reden. Und sie haben ihr das ausgeredet. She decided to keep the baby. Und sie hat sich dazu entschlossen, das Kind zu behalten. And about the same time, the husband came back. Zur selben Zeit kam der Ehemann zurück. And she was just so happy. Und sie war so glücklich. She had the second baby. Sie bekam ihr zweites Kind. Seemed like their marriage was getting better. Und es hat so ausgesehen, als ob ihre Ehe besser wird. The home was happy. Zu Hause war alles in Ordnung. She felt like she had everything she could possibly want in the world. Und sie hat sich so gefühlt, als ob sie alles erreicht hätte oder alles bekommen hat, was sie sich wünschen kann. One particular day, her husband was coming home from a business trip. Aber eines Tages kam der Mann von einer Geschäftsreise nach Hause. And she thought, well, it's his birthday. I'm gonna make a special party for him. Und sie hat sich gedacht, okay, es ist sein Geburtstag. Ich werde eine besondere Feier organisieren und she loved him so much. Besondere Geschenke machen. Und sie hat ihn so sehr geliebt. And she had everything ready. Sie hat alles vorbereitet. And he came in the door. Er kam zur Tür hinein. And she ran to him. Und sie rannte auf ihn zu. And she said, I'm so glad that you're home. Und hat gesagt, ich bin so froh, dass du zu Hause gekommen bist. And he said, you know what? Und er sagte, weißt du was? Said, I can't stay with you. Ich kann nicht bei dir bleiben. He said, I can't be faithful to you. Ich kann dir einfach nicht treu sein. I don't love you. Ich liebe dich nicht. I'm leaving. Ich werde dich verlassen. And she said, und sie hat gesagt, if you leave, wenn du gehst, I'm gonna kill myself. Werde ich mich umbringen. And he left. Und er ist gegangen. And she killed herself. Und sie hat sich selbst umgebracht. Leaving two children behind. Und hat zwei Kinder zurückgelassen. Well, the two children die zwei were Kinder given to relatives wurden Verwandten gegeben and grew up. Sind aufgewachsen. The older brother ended up, he was in and out of jail. He had all sorts of problems. Der ältere Bruder hatte viele Probleme und war immer wieder mal im Gefängnis. But the younger boy aber der jüngere Bruder grew up and eventually he heard about Jesus. Wuchs auf und hörte irgendwann von Jesus. And then a few years later, he met a woman. Ein paar Jahre später ist ihm eine Frau begegnet. Er hat sich in sie verliebt. Started their own family. Und sie haben ihre eigene Familie gegründet. That baby right there. Dieses Baby hier. Second baby. Das zweite Baby. Grew up. Ist aufgewachsen. Like I just said, and became a Christian. Wie ich es gerade erzählt habe und wurde Christ. Hat selbst geheiratet. And at a certain point decided that they were going to move to Romania as missionaries. Und irgendwann hat er und seine Frau sich dazu entschlossen, nach Rumänien zu gehen. This little boy right here grew up to be that guy in the yellow shirt. Und dieser kleine Junge wurde zu dem Mann in dem gelben Hemd. Do you understand everything I just said to you? Habt ihr alles verstanden, was ich euch gerade erzählt habe? Why would I be involved with pro-life ministry? Warum sollte ich mit diesem Pro-Lebensdienst zu tun haben? I owe my life. Ich schulde mein Leben to the older Christian couple, zu diesem älteren christlichen Ehepaar, my mother out of aborting me. Die meine Mutter ausgeredet haben, mich abzutreiben. The Lord himself sent that Christian couple to my mother. Der Herr selbst hat dieses christliche Ehepaar zu meiner Mutter gesandt. Um mich zu retten. Because he had a plan for my life. Weil er einen Plan für mein he Leben had a hatte. Purpose for me. Er hatte eine Absicht für mich. Und zu einem gewissen Zeitpunkt würde er mich so meine Frau we could start vorstellen, our family. dass wir unsere Familie beginnen und nach Rumänien gehen and begin outstretched hands. Und dass wir diesen Dienst ausreichende Hände, offene Hände, danke, gründen, many children with the love of God. Um viele Kinder mit der Liebe Gottes zu berühren. What motivates me, what pushes me forward? Was mich vorantreibt, was mich motiviert. The Lord was behind it all, saving my life. Der Herr war dahinter, um mein Leben zu retten. I owe my life to Jesus Christ. Ich schulde mein Leben Jesus Christus. I will do anything. Ich werde alles tun. I'll go anywhere. Ich werde überall hingehen. And I'll become the person that he wants me to become. Und ich werde diese Person werden, von der er will, dass ich sie werde. Because I owe him everything. Weil ich ihm alles schulde. Because he gave me everything that I cherish in this life. Weil er mir alles gegeben hat, worüber ich mich freue. And I want to say to you Christian, you older Christian couples. Und ich möchte euch älteren christlichen Ehepaaren was mitgeben. All of you here, don't underestimate the position that the Lord might put you in. Unterschätze nicht die Stellung, in die Gott dich führt. To be able to reach out and love somebody. Dass du hinausreichen kannst, um jemanden zu lieben. Say, no, you don't need to have an abortion. Dass du mit jemandem reden kannst und ihm sagen kannst, nein, du brauchst keine Abtreibung. You might be saving a little baby. Vielleicht rettest du ein kleines Baby. And in that you might be fulfilling God's purpose for that child. Und vielleicht erfüllst du damit den Zweck von dem kleinen Kind. Don't ever underestimate what the Lord can do with you. Unterschätze niemals, was der Herr mit dir tun kann. You're valuable. Du bist wertvoll. You have a purpose for your life. Und du hast einen Zweck in deinem Leben. Say yes. Sag ja. Say yes tonight. Sag heute Abend say ja. Say yes. Sag ja. The Lord was in your mother's womb forming you because he had a plan for you. Der Herr war in dem Mutterleib und hat dich geformt. He loves hat einen Plan you. Für dich und er liebt he dich. He knows you. Und er kennt dich. And he wants to show you what he wants to do with your life. Und er möchte dir zeigen, was er mit deinem Leben machen will. And it might be a lot bigger than you've ever imagined. Und es wird vielleicht viel größer sein, als du es dir vorstellen kannst. I really appreciate you taking the time to listen to me tonight. Und ich schätze sehr, dass ihr mir heute zugehört habt. You're created with a purpose. Und ihr wurdet mit einer Absicht geschaffen. Let's fulfill it. Und lasst sie uns erfüllen. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here tonight and you have never met this creator, the one that wove you in your mother's womb. Vielleicht bist du hier heute und hast noch nie diesen Schöpfer kennengelernt, derjenige, der dich im Mutterleib geschaffen hat. And you are here tonight and it's not an accident. Und du bist heute hier und das ist kein Zufall. And you want to say yes to him. Und du möchtest zu ihm ja sagen. For the first time. Zum ersten Mal. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God. Gott. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And I want to know my purpose. Und ich möchte meinen Zweck kennenlernen. In this life. In diesem Leben. Why I was created. Warum ich geschaffen wurde. Come into my life. Komm in mein Leben. I thank you for sending Jesus to the cross. Ich danke dir, dass du Jesus ans Kreuz gesandt hast. To die for my sins. Um für meine Sünden zu sterben. To die for my independent life. Um für mein unabhängiges Leben zu sterben. And now I want to come to you. Und ich möchte jetzt zu dir kommen. And I want to give you my life. Und ich möchte dir mein Leben geben. If you've said that prayer for the first time, wenn du heute dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, then just raise your hand. Dann heb bitte kurz deine Hand. And let God know that you mean business with him. Und lass Gott wissen, dass du mit ihm im Geschäft bist. That you are serious. Dass es dir ernst ist. And for the Christians. Und für die Christen. Also say yes to him. Sagt auch zu ihm ja. Say yes to whatever he has planned for you. Sagt ja zu allem, was er für euch geplant hat. He saved us. Er hat uns errettet. He called us. Er hat uns berufen. He blessed us. Er hat uns gesegnet. But it's not to stay there. Aber dabei soll es nicht bleiben. He blessed us so that we can be a blessing to others. Er hat uns gesegnet, damit wir ein Segen für andere werden können. Ask him to give him your heart. To give you his heart. Bitte ihn darum, dass er dir sein Herz gibt. That he would open our eyes to see the way he sees. Damit er unsere Augen öffnet, damit wir so sehen, wie er sieht. That he would open our heart so that we would feel what he feels. Damit er unser Herz öffnet, damit wir fühlen, was er fühlt. That we would make a difference in someone's life. Dass wir einen Unterschied in dem Leben von jemandem machen. That we would go out and reach the unchanged and the untouched. Damit wir die rausgehen und die Unveränderten und die Unberührten verändern, erreichen. And if you have said that prayer, und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, yes, ja, I want your purpose and your plan for my life. Ich möchte deinen Zweck und deine Absicht für mein Leben. Whatever it costs. Was immer es auch kostet. Then I ask you to stand. Dann bitte ich dich, steh auf. Jesus, you see us. Jesus, du siehst uns. And you know that we cannot do this on our own. Und du weißt, dass wir das nicht alleine schaffen. You're the one that's going to empower us. Du bist derjenige, der uns bevollmächtigen wird. You're the one that's going to place your heart and your feelings and your mind in us. Du bist derjenige, der sein Herz, deine Gefühle und deine Augen in uns hineingeben wird. So that we can see what you see. Damit wir sehen können, was du siehst. And that we can feel what you feel. Und damit wir fühlen können, was du fühlst. And not only that, but that we can. Und nicht nur das, sondern damit wir auch. Do something about it. Auch darüber, deswegen etwas tun können. Compassion is not just feeling another's pain; it's doing something about it. Mitgefühl ist mehr als nur ein Gefühl. Es heißt auch, etwas dagegen zu tun, gegen den Schmerz. And we stand here tonight, und wir stehen hier heute. Like Isaiah. So wie Jesaja. And we say, und wir sagen, I am undone. Ich bin noch nicht vollständig. Woe is me. Wer bin ich? Wehe mir. Wehe mir. I am a person of unclean lips. Ich bin eine Person mit unreinen Lippen. Unclean heart. Einem unreinen Herz. But you have touched our lips and you have cleansed our hearts. Aber du hast unsere Lippen berührt und unser Herz gereinigt. So send us. Also sende uns. And wherever you send us, you go with us. Und egal wo du uns hinsendest, du gehst mit uns. You go before us. Du gehst vor uns. We don't have to fear. Und wir müssen keine Angst haben. And you have gifted us. Du hast uns begabt. And you have given us abilities. Und du hast uns Fähigkeiten geschenkt. And you have designed us. Und du hast uns designed, geschaffen. For this purpose that you've called us to. Für diesen Zweck und diese Absicht, zu der du uns berufen hast. We thank you. Wir danken dir. We say yes to you. Wir sagen ja zu dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You may be seated. Könnt euch setzen.